So, wir starten mit Leben im Geist. Und weißt du, was du gerade erlebt hast, als du prophezeit und weisgesagt hast? Leben im Geist. Das ist Leben im Geist. Wir sprechen in Zungen, aktivieren den Heiligen Geist in uns und schon kommen Worte der Erkenntnis, der Weissagung, der Prophetie einfach für unsere Nächsten hervor. Und das ist Leben im Geist, Worte aus der Gegenwart Gottes. Und es ist gut, du merkst ja, was das mit uns macht. Wir sind auferbaut, wir sind glücklich, uns geht's gut. Und weißt du, das ist unser Alltag, im Geist zu leben. Im Geist zu leben heißt einfach, in und aus der Gegenwart Gottes zu leben. Und ich habe ja schon einige Male darüber gelehrt und heute freue ich mich richtig, weil ich will dir so richtig Appetit machen, dass du so richtig heiß bist auf Leben im Geist, dass das andere alles ganz schal ist und gar nicht mehr interessant für dich ist. Aber kurz noch eine kleine Rückblende. Ganz wichtig ist, dass wir wissen, wir sind Geist. Du bist nicht Seele, du bist Fleisch, sondern du bist Geist. Gott hat den Menschen nach seinem Ebenbild geschaffen, nach seinem Bild, 1. Mose 1, 26. Und Gott sprach, lasst uns Menschen machen als unser Bild, uns ähnlich. Und Gott schuf den Menschen als sein Bild, als Bild Gottes schuf er ihn, als Mann und Frau schuf er ihn. Gott ist Geist und deswegen bist du auch Geist. Du bist sein Ebenbild, du bist ihm ähnlich und deswegen bist du Geist. Du hast eine Seele und wohnst in einem Körper. Und es ist ganz, ganz wichtig, dass es dir ganz tief bewusst ist, weil das entscheidet auch im Alltag, wie dir es geht. Ist mir bewusst, dass ich Geist bin, dass ich von Neuem geboren bin, dass ich, als ich Ja gesagt habe zu Jesus, ein neues Leben bekommen habe, ein Jesus-Leben, oder lebe ich aus der Seele oder aus dem Fleisch raus, heute oben, morgen unten. Deswegen ist es wichtig, dass wir uns bewusst sind, du bist Geist, sag mal, ich bin Geist, aus Gott geboren. Ich habe eine Seele und wohne in einem Körper. Und dein Geist hat Auswirkungen auf deine Seele und auf deinen Körper. Du bist am Tag deiner neuen Geburt, und ich sage es immer wieder, und ich sage es heute auch nochmal, mit Rumpf und Stumpf wirklich herausgerissen worden aus dem Machtbereich der Finsternis. Weißt du, du bist nicht mehr in der Finsternis, du bist in Jesus. Und dieses Bewusstsein, das lässt du dir nicht mehr rauben. Kolosser 2,11, durch eure Zugehörigkeit zu Christus wurdet ihr beschnitten, aber nicht durch einen äußerlichen Eingriff. Eure Beschneidung kam durch Christus und damit wurdet ihr von eurem alten Wesen abgetrennt. Hinzufügung, Astrid Bauer, mit Rumpf und Stumpf. Also ein neues Leben, eine neue Heimat, neues Verhalten, neue Gewohnheiten, kurzum Veränderung. Neues Leben, neues Land ist ein Glaubensland, also das Reich Gottes. Und wir lernen immer mehr in und aus der Gegenwart Gottes herauszulesen. Und jetzt habe ich ein Buch von Chris Wallerton gelesen, von der Bethel Church, über geistliche Intelligenz, und das hat mich echt total begeistert und hungrig gemacht nach noch mehr Leben im Geist. Und zwar gibt es ja verschiedene IQ sozusagen. Also es gibt den IQ, den Intelligenzquotient. Der sagt uns, je höher der Intelligenzquotient ist, desto schlauer ist jemand. So. Gott hat uns auch einen Intellekt gegeben, dass wir einfach logisch denken können, Dinge berechnen können, zuordnen können, Sachen einschätzen können und so weiter. Das ist also der Intelligenzquotient. Dann gibt es ein EQ, das ist die emotionale Intelligenz. Das ist die Fähigkeit einfach, die eigenen Gefühle wahrzunehmen, die Gefühle anderer wahrzunehmen. Wir sind ja nicht seelenlos, wir sind ja keine Roboter, sondern wir haben Emotionen und erkennen unsere und die Gefühle von anderen. Dann gibt's, was in aller Munde ist, KI, die künstliche Intelligenz. Und das ist die Fähigkeit einer Maschine, menschliche Fähigkeiten wie logisches Denken, Kreativität, Lernen, Planen und so weiter praktisch zu imitieren. Das Ganze ist aber halt der Haken an der Sache ist, wie alle Technik nützlich und auch nicht so nützlich ist. Es ist eine Maschine. Die hat keine Liebe, die hat keine Seele, die hat keinen Geist. Und wenn wir nur von künstlicher Intelligenz abhängig sind, dann wird es schon ein bisschen kalt in unserem Leben und ein bisschen trocken. So, und jetzt kommen wir aber zu dem Genialen. Hat schon jemand mal was von Gecko gehört? Ja, geistliche Intelligenz. Das ist cool, gell? GQ. Das ist die Weisheit Gottes, die über jeder anderen Intelligenz steht, die über EQ steht, über EQ, über KI steht, ist die geistliche Intelligenz. Weißt du, wo ich das gelesen habe, dachte ich, wow, da steht mir ja eine unendliche Weite an Wissen zur Verfügung. Und weißt du, GQ in dieser geistlichen Intelligenz, es ist die Weisheit Gottes. Und die Substanz seiner Weisheit ist Liebe. Du hast also Zugriff auf die Weisheit Gottes, auf unendliche Weite. Oh, das ist doch genial. Weißt du, und das macht Hunger. Das macht Hunger. Das macht Hunger nach mehr. Weil alles menschliche Wissen ist begrenzt. Ja, wir können unseren IQ erhöhen, indem wir viel lesen, indem wir nachdenken, indem wir uns weiterbilden, indem wir aus unseren Erfahrungen einfach lernen. Aber irgendwann ist da mal Schluss. Aber Gottes Intelligenz, seine Weisheit ist grenzenlos. Und der ist auch unabhängig, das finde ich auch noch cool, der ist unabhängig von unserem Intelligenzquotient. Weißt du, das ist die Gerechtigkeit Gottes. Egal, ob ich jetzt hochintelligent bin oder ob ich ein bisschen weniger intelligent bin, weißt du, das macht Gott nichts. Seine Weisheit steht dir zur Verfügung. Verstehst du, da gibt's keine Minderwertigkeit mehr. Der ist klüger wie ich, der weiß mehr, der hat studiert, ich habe nur Volksschule. Alles Blödsinn. Gottes Gerechtigkeit ist, dass seine Weisheit jedem zur Verfügung steht. Wow, das ist so cool. Und weißt du, was auch noch cool ist, was mich auch begeistert? Das kann jeder verstehen und jeder erfassen. Mit dem Herzen, ja. Du brauchst nicht deinen Verstand, um irgendwelche komplizierte wissenschaftliche Bücher zu lesen. Das wäre für mich gar nichts. Das würde ich nämlich nicht machen, weil ich es nicht verstehe. Aber die Bibel, weißt du, die Bibel kann jeder lesen oder sogar hören und das Wort Gottes aufnehmen. Der Heilige Geist, bitte, die Weisheit Gottes erbitten. Weißt du, und die geistliche Intelligenz, also Gottes Weisheit, die steigert auch unseren IQ, weil unser IQ von dieser Weisheit genährt wird. Weißt du, Christen sind nicht dumm. Das ist ganz, ganz wichtig. Christen sind nicht dumm. Ja, wir sind nicht dumm. Nein. Auch, weißt, manche denken vielleicht, Mensch, ist der dumm, der glaubt, ja, der glaubt an Jesus, der glaubt, was in der Bibel steht, das ist doch total altmodisch, aber ich sag dir, wir sind die Schlaueste, wir sind nicht dumm und wir lassen uns unseren Glauben nicht rauben. Amen. Also, ich fasse zusammen. Mensch mit Hirn. Begrenzte Kapazität. Menschliche Weisheit. Du findest zum Beispiel mehr Weisheit, wenn du in Google gehst, ja? Da gibt es viele Meinungen zu einem Thema, viele Thesen, viele Vermutungen. Letztendlich bist du verwirrt, es bringt Unruhe und du bist immer am Denken und weißt erst nicht, was Sache ist. Mensch mit Verbindung zum Geist Gottes. Unbegrenzte Kapazität. Die ganze Weisheit Gottes steht dir zur Verfügung. Es gibt einen Gott, ein Wort, eine Wahrheit. Also da ist keine Verwirrung, sondern es herrscht Klarheit. Und das Geschenk, was mit der Klarheit einhergeht, das ist Ruhe und Friede. Du musst nicht mehr ängstlich eilen, sondern du kannst in Ruhe und Friede einfach leben. Weil du weißt, dass diese Weisheit aus der Liebe Gottes geboren ist. Jetzt steht diese Weisheit ja uns zur Verfügung. Also es gibt zwei Voraussetzungen. Die erste Voraussetzung ist, wir sagen Ja zu Jesus, wir laden ihn ein als Herrn unseres Lebens, damit der Heilige Geist in uns einzieht, weil er ist der Geist Gottes und er hat die Weisheit Gottes. Das ist also die Grundvoraussetzung. Die Geku, die göttliche Intelligenz, steht den Menschen von der Welt nicht zur Verfügung, sondern die hat Jesus dir geschenkt. In dem Moment, als du Ja gesagt hast zu ihm. Und dann kommt Schritt 2. Weißt du, es ist gut, wenn wir Jesus haben und wissen, wow, wenn ich sterbe, komme ich in den Himmel. Aber das ist noch viel zu wenig, weil du hast ein neues Leben bekommen. Du lebst im Himmel und da gibt es viel zu entdecken. Du hast ein neues Leben, das neue Leben will erforscht werden. Das ist ein Abenteuerleben. Und wenn du aber das neue Leben erforschen willst und weiter auf der Erde lebst und immer auf den Boden guckst, oh, das Problem, der Umstand, ach, ist das furchtbar. Naja, irgendwann komme ich Gott sei Dank in den Himmel. Aber das Leben hier ist einfach schrecklich und so viele Probleme. Weißt du, dann nützt dir das neue Leben nichts. Es ist da, der Himmel ist offen. Jesus schreit, hallo, mein Schatz, guck mal nach oben. Und deswegen Schritt 2, nur 2 Schritte zum Glück. Wir machen, wie es uns Kolosser 3 vorschlägt, 1-2. Wir suchen, was droben ist, nicht das, was auf der Erde ist. Wir trachten nach dem Reich Gottes. Und wir haben ja die geniale Verheißung, dass uns dann alles hinzugefügt wird, was wir brauchen. Unser Herz winkt uns seine Weisheit nicht auf. Aber wenn wir uns bitten, wenn wir ihn bitten, dann gibt er es uns gerne. Jakobus 1,5. Wenn aber jemand von euch Weisheit mangelt, so bitte er Gott, der allen willig gibt und keine Vorwürfe macht, und sie wird ihm gegeben werden. Und ich glaube, jeder von uns, mich eingeschlossen, kann Gottes Weisheit brauchen. Wir brauchen seine Weisheit, weil in dieser Welt können wir nicht mehr ohne seine Weisheit bestehen. Wir brauchen die Liebe, die in seiner Weisheit ist, weil wir wissen, wenn wir ihn fragen, dann kommt Liebe, dann kommt Ruhe, dann kommt Frieden, dann kommt Gewissheit. Er lässt uns nicht fallen. Er gibt uns nicht eine Antwort, nur damit er dann gut dasteht oder dass er einen Vorteil draus hat. Und dann nachher sind wir der Mops, sondern wir wissen, wenn er uns Weisheit gibt, wenn er uns Weisheit gibt, dann sind wir richtig. Dann können wir unserem Herrn vertrauen. Und diese Weisheit erleben wir eben, wenn wir uns im Geist Gottes bewegen, in seiner Herrlichkeit leben, in seiner Gegenwart leben. Und deswegen gießt der Vater auch jetzt seine Liebe so aus, dass wir immer mehr und mehr erkennen, er ist gut, er meint es gut mit dir, er liebt dich, er ist Liebe, du kannst ihm vertrauen, du kannst immer mehr abspringen, immer mehr sozusagen im Geist diese Welt verlassen. Nicht, dass wir übergeistig sind und uns für andere nicht mehr interessieren. Nein, aber du kannst immer näher sozusagen an ihn gehen, ihn immer mehr vertrauen, immer mehr aus ihm schöpfen, aus seiner Weisheit schöpfen. Weißt, dann geht's uns gut. Gott hat alles mit einem Sinn erschaffen. Und deswegen hat uns ein neues Leben gegeben, weil er weiß, dann ist er die Quelle, aus der wir zapfen können, von der wir trinken können. Und es ist kein Spiel, dieses Leben im Geist, sondern es ist Realität. Die Herausforderung, die wir halt manchmal haben, ist, dass das Ganze unsichtbar ist. Und manchmal schreit das Sichtbare halt so. Aber wir haben einen Geist der Disziplin bekommen. Und wir disziplinieren uns. Weißt du, wir lernen das immer mehr im Geist zu gehen. Das ist wie wenn du Englisch lernst und du sprichst, sag mal, du lernst voller Begeisterung, ja, die erste Woche, jeden Tag, prima, das klappt. Dann hast du weniger Lust, dann lernst du halt bloß noch ein paar Wörter und dann noch weniger und irgendwann sagst du, nö, das funktioniert nicht, ich kann das nicht. Das ist genauso, ja? Und im Leben Geist ist es genauso. Wir gehen stetig vorwärts. Wir haben den Herrn stets vor Augen. Wir haben seine Weisheit vor Augen. Wir wissen, er hat alles für uns, was wir brauchen. Und wir strecken uns aus. Wir trachten nach seinem Reich. Und wenn der Feind kommt mit irgendwas, dann nehmen wir das Wort und schwingen das Wort. Mein Philippo 4,19. Mein Gott aber wird alle meine Bedürfnisse erfüllen nach seinem Reich. In Herrlichkeit in Jesus Christus. Weißt, damit ist jeder Mangel niedergemacht. Da hat der Feind keine Chance mehr. Und mehr wir das Wort Gottes sprechen, je mehr wir ihn um Rat bitten, umso mehr wird es in unserem Leben zum Automatismus. Und umso weniger fallen wir auf die Schliche des Feindes herein. Denn dann werden wir immer schlauer und schlauer. Ja? Unsere Schlauheit ist ein bisschen andere wie die von den Menschen in der Welt. Sprüche 2,6. Denn der Herr gibt Weisheit. Aus seinem Mund kommen Erkenntnis und Verständnis. Weißt du, Erkenntnis, ihn zu erkennen, ihn tiefer kennenzulernen. Und gleichzeitig auch, dass wir unsere Mitmenschen mit unserem Herzen erkennen. Dass wir sie nicht verurteilen. Dass man sagt, der ist doch blöd, wie der sich benimmt. Sondern dass wir sie mit dem Herzen erkennen. Dass wir sehen, wo ein Mensch ist, der Hunger hat, der verzweifelt ist. Wir sehen es mit den Augen Gottes, die Menschen. Mit den Augen der Liebe. Und wenn wir nicht wissen, was den Mensch bewegt und wir sehen, der hat Kummer, dann greifen wir auf diese geistliche Intelligenz zurück, auf Gottes Weisheit. Und sagen, Herr, sag mir, was ist mit dieser Person? Hast du ein Wort für mich? Was soll ich machen? Und Gott gibt dir gerne, das haben wir ja vorher gehört, er gibt dir gerne, er zahlt gerne aus. Und manchmal fragen wir halt nicht, weil wir nur selber denken, sondern es ist wichtig, frag den Herrn, er gibt dir gerne, er will gebeten werden. Weißt du, er ist eine Person, er lebt und er will mit dir sprechen, er ist kein Automat. Ach, heute brauche ich was, wo habe ich denn mein Euro? Schmeiß ich mal rein, bing, Antwort. Sondern er will Gemeinschaft haben mit dir und er will gefragt werden. Bei kleinen Dingen, bei großen Dingen, nichts ist ihm zu klein und nichts ist ihm zu groß. Weißt du, in dieser Erkenntnis, in dieser Weisheit ist auch drin, wie gehe ich mit meinen Mitmenschen um? Wie benehme ich mich? Ja, ich muss nicht 20 Benimmratgeber studieren und mir dann so mein eigenes Bild zusammenbasteln, eine Maske aufsetzen. Also wenn ich dann so gucke, dann mögen mich die Leute, so darf ich gar nicht gucken. Ich darf auch nicht traurig sein. Nee, weißt du, wir brauchen keine Maske mehr. Die Zeit der Masken ist vorbei. Du bist ein Sohn und eine Tochter Gottes und du darfst sein, so wie dein Herr dich geschaffen hat. Du bist richtig und du bist wertvoll und du bist kostbar. aus seiner Erkenntnis kommt einfach auch, wie benehme ich mich? Es kommt Freundlichkeit hervor. Sanftmut kommt hervor. Liebe kommt hervor. Weißt du, wir werden ein Wohlgeruch für die Menschen in unserer Umgebung. Der Wohlgeruch Gottes strömt aus uns. Und deswegen lasst uns alles ablegen, wo wir nur meinen, wir müssten irgendwo eine Maske tragen oder irgendwas tun, um irgendjemand zu gefallen. Wir brauchen das nicht. Du gefällst Gott. Und seid dir sicher, er hat dich so, wie du jetzt bist, hat er dich gemacht. Und wenn es da eine Veränderung braucht, er macht es schon mit dir. Da brauchst du dich nicht zu sorgen und auch nicht immer um dich zu drehen. Was muss ich noch bei mir verändern? Wir bitten einfach Gott, dass er uns verändert und er weiß, was dran ist. Und wir sehen ja, was passiert in dieser Ausgießung der Liebe, wie wir verändert werden. Und das ist für mich so ein totales Wunder. Also das ist unfassbar und es macht einen so hungrig nach mehr von Gott, immer mehr von Gott. Weißt du, er nimmt alles weg, was nicht zu dir gehört. Jesus hat uns zur Freiheit befreit und du sollst frei sein. Frei leben in seiner Liebe, jederzeit Zugriff zu seiner Weisheit. Der Himmel ist offen. Der Himmel ist offen und alles ist da. Und deswegen ist es gut, wenn wir immer mehr lernen, in seiner Gegenwart zu leben, aus seiner Gegenwart rauszuleben und nicht auf die Erde schauen, sondern wirklich mit dem Kopf nach oben leben, an jedem Tag, in jeder Sekunde. Kolosser 4, 5 bis 6, verhaltet euch klug im Umgang mit denen, die nicht zur Gemeinde gehören. Wenn sich euch eine Gelegenheit bietet, euren Glauben zu bezeugen, dann macht davon Gebrauch. Eure Worte sollen immer freundlich und mit dem Salz der Weisheit gewürzt sein. Dann werdet ihr es auch verstehen, jedem, der mit euch redet, eine angemessene Antwort zu geben. Weißt du, das ist Weisheit. Wir brauchen Weisheit im Umgang mit den Menschen. Wir brauchen diese geistliche Intelligenz, wie wir mit den Menschen von der Welt umgehen sollen. Wir brauchen das. Ja, und dann sind unsere Worte mit Salz gewürzt. Aber die Substanz hinter dem Salz ist Liebe. Und die Liebe ist das, was die Menschen sich zu uns wenden lässt. Die Liebe ist das, was die Menschen umkehren lässt. Nicht Härte und Verurteilung. Das gibt nur Streit und Hass. Aber wir haben die Liebe. Die Liebe ist die stärkste Kraft und sie verändert alles. Leben im Geist, in der Gegenwart Gottes, bedeutet auch, dass wir einfach Gottes Größe anerkennen. Dass wir uns nicht über ihn stellen. Weißt du, wenn wir ein Problem haben und mir sagt, also das kann Gott nicht lösen, das ist zu unbedeutend, das interessiert ihn nicht oder das ist viel zu groß, wie soll er denn das machen? Weißt du, was wir denn machen? Dann stellen wir uns über Gott. Das ist Stolz. Ich glaube, also meine persönliche Überzeugung ist, das größte Problem, das wir haben im Leib Christi und natürlich in der Welt ganz besonders, ist dieses Stolzproblem. Dass wir meinen, wir können selber besser. Und Gott kann es nicht oder will es nicht oder ist unfähig. Weißt du, da ist Zeit, dass wir umkehren. Dass wir immer wieder die Dinge, die uns belasten möchten, ihm auf den Altar geben. Ich sag dir, das tut so gut. Wenn du Probleme hast oder Sorge oder Dinge, wo du nicht weißt, wie es weitergeht oder gerade in einer Situation bist. Ich glaube, da ist auch jemand da, der in einer Situation ist, wo er nicht weiß, wie es weitergeht, wie es vorwärts geht. Wo er nicht die Richtung kennt. Ist da jemand da, auf den das zutrifft? Melde dich einfach kurz. Ja, aber ich sag dir, Gott wird dir den Weg zeigen. Bitte ihn um Weisheit und er gibt dir's gerne. Schau auf ihn, richtig auf ihn aus. Das ist der Weg, nicht zergrübeln, sondern zieh von seiner Weisheit, von dieser geistlichen Intelligenz. Ich finde es so cool, weißt du, da fällt so viel ab, selber zu machen, selber klug sein zu müssen, selber schlau sein zu müssen, sondern Gott ist unser Herr und wir verlassen uns auf ihn. Es bedeutet, Leben im Geist bedeutet, wir verbeugen uns vor Gott. Wir beugen uns vor Gott, vor seiner Weisheit. Wir anerkennen, dass wir nicht der Nabel der Welt sind, sondern dass er der Größte ist, dass es um ihn geht, dass wir alles vor ihn hinlegen können und er sich um uns kümmert. Weil er hat Wege, die weit über unseren Wegen sind. Gedanken, die weit über unseren Gedanken sind. Und erwarten doch Wunder bei jedem bei uns im Leben. Wunder, von denen wir noch nichts gehört haben, an denen wir überhaupt nicht denken. Wunder der Heilung, Wunder der Versöhnung, Wunder der Wiederherstellung, Wunder auch Rematerialisation von Dingen. Wunder, weißt du, wenn mein Gott, der Wunder. Oh. Und Leben im Geist heißt auch, dass wir jederzeit, dass wir uns bewusst sind, dass wir jederzeit alles haben, was wir brauchen. Dass es keinen Mangel gibt. Weißt du, der Heilige Geist ist da drin. Oder da drin. Auf jeden Fall ist er da. Weißt du, es ist wichtig, du weißt, der Heilige Geist ist in mir. Und wenn er in dir ist, dann hast du alles da, was du brauchst. Jede Lösung vom Problem. Du weißt, jetzt muss ich handeln. Du weißt, jetzt lasse ich einfach los. Jetzt brauche ich nicht zu handeln. Ruhe und Frieden. Mit Weisheit kommt Ruhe und Frieden in dein Leben. Ich habe es schon mal gesagt. Ein Gott, ein Wort und eine Wahrheit. Die Wahrheit, Jesus. Jesus ist die Wahrheit. Der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und wir brauchen nicht nur andere Wahrheiten. Wir brauchen nicht nur andere irgendwelche Praktiken. Wir brauchen nichts anderes. Wir brauchen nur diese eine Wahrheit, in der ist alles enthalten, was du brauchst und was du jemals brauchen wirst. Ist das nicht cool? Gott hat uns doch wieder so einfach gemacht. Wir müssen nicht hier studieren, da gucken und dann überlegen, was passt jetzt am besten, sondern er hat uns sein Wort gegeben. Das ist die Richtschnur für unser Leben. Und da ist alles drin. Gott ist weise. Er ist die Weisheit. Und er will dir alles schenken. Weißt du, das Weisheit aus Liebe geboren. Seine Ratschläge, sein Reden zu dir ist das Beste, was dir passieren kann. Weil er ist Liebe, er ist pure Liebe. Er hasst dich nicht, er liebt dich so sehr. Und er sagt dir, Matthäus 7:7, bittet und es wird euch gegeben, sucht und ihr werdet finden, klopft an und es wird euch geöffnet werden. Weißt du, es hat immer was mit Tun zu tun. Wir öffnen unseren Mund und wir bitten. Wir klopfen an und es wird uns geöffnet. Und dann sagt er uns noch im Psalm 37:7, schweige vor dem Herrn und harre auf ihn. Das ist auch wichtig, dass man mal unseren Mund haltet, dass man nicht immer oder unserem Verstand sagt, Ruhe jetzt da oben. Dass wir still sind, dass man Zeit nimmt für Gott und sagt, Herr, ich will deine Weisheit. Ich brauche deine Weisheit. Was finde ich auch gut? Neues Leben. Sei ruhig in der Gegenwart des Herrn und warte, bis er eingreift. Das Buch. Werde still vor dem Herrn und hoffe auf ihn. Sagt immer, sei still. In der Stille hören wir ihn. In der Stille. Nimm dir Zeiten der Stille. Weißt du, diese Zeiten der Stille sind für dich. Gott sehnt sich danach, mit dir Zeit zu verbringen. Zeiten der Stille, wo du einfach nur schwelgst in seiner Gegenwart, seine Gegenwart genießt, wo du mit ihm redest, wo du dir Input holst, Ideen holst, Einfälle holst. Ich glaube, das sind auch viele Erfindungen. Und wenn dir Gott eine Erfindung gibt, weißt, dann gibt er dir auch das Gelingen dazu, dann darfst du mit ihm vorwärts gehen. Darfst du das ergreifen und aktiv vorwärts gehen. Er gibt dir immer dann, wenn du es brauchst, die Weisheit, die du dafür brauchst. Aus eigener Kraft können wir es nicht. Wir brauchen ihn. Und jetzt möchte ich einfach nur für dich beten. Oh, das ist so stark. Ich bin so hungrig nach mehr. Seid ihr auch hungrig nach mehr? Oh ja, ja, nach mehr von Gottes Weisheit. GQ, weißt du, die steht nur uns zur Verfügung. Christ exklusiv für alle, die Jesus haben. GQ. Ist das cool? Und weißt du, was auch cool ist? Alles aus Gnade, alles aus Liebe, alles geschenkt. Wow. Jetzt bete ich. Oh Herr, wir danken dir. Wir danken dir, dass du uns dieses Leben, dieses neue Leben geschenkt hast. Dass du dieses, zu diesem Leben, ein Leben in deiner Gegenwart gehört. Und Herr, wir bitten dich um Verzeihung, wo wir selber Dinge getan haben, wo wir selber nachgedacht haben, versucht haben, selber Dinge zu lösen. Wo wir uns einfach abgewandt haben oder sogar über dich gestellt haben. Wir bitten dich um Verzeihung, Herr, mit unserem ganzen Herzen. Es tut uns leid und wir kehren jetzt um. Und wir bitten dich, Heiliger Geist, lehre uns, sei unser Lehrer, erinnere uns immer wieder, dass wir ein neues Leben haben, dass wir nicht mehr aus der Seele leben zu brauchen, sondern dass wir jederzeit Zugang haben zu dir, dass wir jederzeit die Weisheit Gottes anzapfen können, diese Ströme, diese Quelle seiner Weisheit, dass der Mangel vorbei ist, dass der Himmel offen ist. Danke, Herr, wir sind hungrig nach mehr von dir. Hungrig nach mehr von dir. Wir wollen mehr von dir. Mehr von dir, Herr. Wir brauchen's. Wir verbeugen uns vor dir, du großer, mächtiger König und Gott. Wir brauchen dich. Wir sind hilflos ohne dich. Wir sind abhängig von dir ganz und gar. Und wir finden es total cool, Herr. So gut, von dir abhängig zu sein. Oh Herr, wir danken dir. Wir danken dir und ich segne jetzt jeden Einzelnen hier, jeden Einzelnen am Livestream. Oh, dass jeder immer tiefer hineingeht. Ängste gehen, Verzagtheit gehen, Unglauben gehen, Zweifel geht in Jesu Namen. Die Macht des Feindes über deinem Leben ist gebrochen. Danke, dass dieses neue Leben, dieses Leben in dir und aus deiner Herrlichkeit immer mehr und mehr hervorkommt und dass deine Weisheit fließt zu jedem Einzelnen. Göttliche Weisheit, göttliche Weisheit. Oh, danke, Herr, du bist einfach so gut. Wir lieben dich und wir preisen dich. Amen. Juhu, juhu, juhu. Halleluja. Amen. Ja, wir wollen mehr. Halleluja. Preist den Herrn. Weißt du, wer mehr bekommt? Der mehr will und der demütig ist. Amen. Als die Astrid vorher über Dummheit geredet hat und gesagt hat, wir Christen sind nicht dumm, habe ich mir so gedacht, ja, das stimmt, solange wir nicht stolz werden. Stolz macht immer dumm. Hast du es mal festgestellt? Leute, die denken, sie blicken es am allermeisten. Wenn du das aus der Perspektive Gottes betrachtest, dann merkst du oft, wie dumm es ist. Stolz ist dumm und Stolz macht dumm. Demut macht schlau. Es erhöht dein GQ, dein IQ, dein was weiß ich, was für alle Qs wir so haben. Ne? Alle Qs werden erhöht durch Demut. Halleluja. Weil den Stolz widersteht Gott und das lässt sich nicht gut aussehen. War es interessant, ich habe Ich habe so einen kurzen Ausschnitt von so einem Comedian, den wir manchmal angucken. Ich sage jetzt nicht, wer es ist, aber vielleicht könnt ihr es euch denken. Auf jeden Fall habe ich so einen Comedian gesehen und da macht manchmal ganz gute Sachen. Aber manchmal da lästert er auch über Glauben und so. Und es war interessant, der fing an, also das ist ein hochintelligenter Mann, das muss man sagen. Und er weiß es auch und er glaubt es auch und er hält sich auch für sehr intelligent, das merkt man auch. Und dann hat er so gesagt, ja, also mit bloßem Gottvertrauen kommt man im Alltag ja auch nicht weiter. Und dann hat er das so, um da einen Witz dazu zu machen, hat er es dann so deutlich gesagt, ja, also wenn dein Tank leer ist, dann wirst du, egal ob du Katholik, Hindu oder Moslem bist, auf der Straße liegen bleiben. Dann fiel mir ein, wie ich als Student zu meinem ersten evangelistischen Straßeneinsatz fuhr und mit dem Auto damals von Tübingen, ich hatte mir von Irina das Auto ausgeliehen. Nein, stimmt gar nicht, das war noch mein Auto, glaube ich. Nein, ich hatte es mir von Irina ausgeliehen, genau. Und mit dem bin ich öfters gefahren, deswegen kann ich das Auto. Da waren wir, glaube ich, verlobt oder so, genau. Das war die Verlobungszeit, ja, genau. Und ich wollte zu meinem ersten evangelistischen Einsatz nach Stuttgart fahren, weil Gott zu mir gesagt hatte, geh in deine Heimatstadt und verkündige das Evangelium. Und dann bin ich so von Tübingen losgefahren und dann damals war noch nicht die B27 bis Tübingen verlängert. Also bin ich so auf so einer Nebenstraße gefahren, dann bis man dann bei Kirchentellensfurt auf die B27 konnte. Und gerade als ich auf die B27 draufgefahren war, fällt mein Blick auf die Tankanzeige und ich denke, oh, Tank leer, komplett leer. Ich war gerade auf der B27, die nächste Tankstelle wäre bei der nächsten Ausfahrt Waldorf-Häslach mindestens, ich weiß nicht, wie viele Kilometer, und dann musste rausfahren und so weiter. Und dazu kam, ich war auch noch von der Zeit her knapp dran. Das heißt, ich wusste, wenn ich jetzt noch Zeit verliere, dann komme ich in Stuttgart an, zu einem Zeitpunkt, da sind die schon weg. Und ich wusste nicht, wo die hingehen. Also hätte ich den Einsatz verpasst. Also was habe ich gemacht? Ich habe gesagt, Herr, du hast mich berufen, du hast gesagt, ich soll nach Stuttgart gehen, das Evangelium verkünden. Du siehst die Tankanzeige, das sind etwa 40 Kilometer. Ich wusste, normalerweise, wenn die Tankanzeige so steht, dann fährst du vielleicht noch 5, vielleicht maximal 10 Kilometer, dann ist vorbei. Und ich habe einfach die ganze Fahrt über, ich weiß gar nicht, ob ich den Herrn damals schon gepriesen habe, ob ich das Prinzip schon erkannt hatte, aber vielleicht habe ich eher zum Herrn geschrien und gebetet oder was auch immer. Auf jeden Fall habe ich mich im Geist drauf gestellt und gesagt, du bringst mich sicher bis zu dem Gemeindegebäude da in Stuttgart. Und was ist passiert? Ich bin da hingefahren und bin da angekommen und ohne jedes Problem. Ne? Und bin dann da reingelaufen in den evangelistischen Einsatz und war selber noch völlig erfüllt von diesem Erlebnis. Und die Leute haben mich so angeguckt, die haben irgendwie gesehen, mit dem ist irgendwas Besonderes. Und ich war da noch nie gewesen in der Gruppe und haben gesagt, geht's dir gut, haben sie gesagt. Oder was? Und so, dann habe ich gesagt, ja, super, ich bin gerade ohne Tank, bin ich gerade von Tübingen nach Stuttgart gefahren. Und dann habe ich mir gedacht, und ich habe dann dem Comedian habe ich eine E-Mail geschrieben und habe gesagt, schauen Sie, Sie müssen aufpassen, Witze über Gottvertrauen zu machen. Genau das, was Sie gesagt haben, genau das habe ich erlebt. Ja. Und es ist okay, wenn Sie Witze machen über irgendwelche Machtstrukturen, religiösen Machtstrukturen oder was auch immer, dann ist es okay. Aber wenn Sie über Gottvertrauen Witze machen, dann müssen Sie aufpassen, das sehen Sie nicht unbedingt gut aus. Ja, ist so, weil Stolz macht dumm. Weil genau das, was er als Beispiel genommen hat, in seinem Stolz, hat ihn dumm aussehen lassen. Okay. Preis den Herrn, er sei gesegnet. Amen. Also, merke dir, Stolz macht dumm. Okay. Amen. Und weil du nicht stolz bist, fragst du jetzt den Heiligen Geist, was du geben sollst, okay? Weil du nicht aus dir selber handeln willst, sondern weil du abhängig sein willst vom Heiligen Geist. Also, frag den Heiligen Geist, und sag, Heiliger Geist, was möchtest du, dass ich geben soll heute Abend in diesem Boden seines Wirkens? Halleluja. Wie viele von euch sind auferbaut heute Abend? Oh, wow. Preis den Herrn. Jetzt hast du, wenn du das letzte Mal auch da warst, dann hast du jetzt schon mindestens 17 prophetische Worte bekommen, allein in 2 Wochen. Das ist schon der Hammer. Ja? Da kannst du eigentlich nur gesegnet sein. Preis den Herrn. Halleluja.